Ich will darauf nochmal mit einem Zitat aus der Dialektik der Aufklärung einsteigen. Dort steht geschrieben: Vergnügen heißt allemal nicht daran denken müssen, das Leiden vergessen, noch wo es gezeigt wird. Ist Pop das gesellschaftliche Beruhigungsmittel, das jeden Widerspruch erstickt, oder doch eher ein Fluchtpunkt, um in der Totalität des Kapitalismus wenigstens die Idee eines guten Lebens zu bewahren? Also das ist ja nochmal die Frage, was für mich der Unterschied zwischen Mythos und Ideologie ist, beziehungsweise ob ich mir vorstellen kann, dass es so etwas wie einen linken Mythos gibt oder ob es auch eine kritische Figur von Mythos gibt und sowas im Pop möglich ist. Beziehungsweise ist es ja generell die Frage, inwiefern man sich überhaupt vorstellen kann, wenn es denn stimmt, dass die Verhältnisse vollständig in der Art verdinglicht oder verblendet sind, wie Adorno und Horkheimer das konstatieren, ob also überhaupt noch vorstellbar ist, eine Möglichkeit von Befreiung auch vermittelt durch eventuelle kulturelle Produkte oder vermittelt durch die kulturelle Sphäre. Und das ist ja zum einen das Problem der Kunst, also nämlich das Problem der Kunst dahingehend, dass in der bürgerlichen Ästhetik und auch in der kritisch-bürgerlichen Ästhetik Kunst immer verbunden war mit einem Wahrheitsanspruch. Und dieser Wahrheitsanspruch wiederum sozusagen entschlüsselt wird durch den im Kunstwerk eingelagerten Erkenntnischarakter. Also das heißt jetzt nicht, dass es einen Automatismus gibt. Ich höre mir eine bestimmte Sinfonie von Beethoven an oder ich gucke auf ein bestimmtes Bild von Caspar David Friedrich und dann klickt bei mir im Hirn der Emanzipationsschalter um und ich fange an, eine Revolution zu machen, sondern das sind immer Möglichkeiten, die da aufgezeigt werden. Und deswegen redet Adorno im Übrigen ja auch, zumindest was die ästhetische Theorie angeht, weniger von den Rezipienten als vielmehr von den Kunstwerken selber. Jetzt ist das Problem, dass genau das, was dann im emphatischen Sinne Kunstwerk heißt, beschädigt wird durch die Kulturindustrie. Also genau dieser Wahrheitsgehalt oder dieser Erkenntnischarakter wird dadurch, dass die Kultur zur Ware wird, abgegraben. Ich glaube, dass mit Adorno man letztendlich in der Konsequenz, gerade weil die Verhältnisse der Kulturindustrie sich zumindest jetzt aus der Perspektive Adornos gesprochen eher noch verschlimmert haben im Sinne der Verdichtung, also in dem Sinne, dass der Spätkapitalismus noch weiter fortgeschritten ist, als er es zu Zeiten von der Dialektik der Aufklärung war. Ich glaube, dass da ein anderer Autor weiterhilft und das ist der, sagen wir mal, der Lehrer von Adorno, nicht Walter Benjamin. Benjamin, glaube ich, hilft deshalb da weiter, weil Benjamin grundsätzlich einen anderen Blick auf Mythos hat. Also das Thema Mythos ist ja so oder so bestimmtes Thema der Dialektik der Aufklärung. Da geht es ja insgesamt darum, ist ja eigentlich eine philosophische Arbeit, in der das Kulturindustriekapitel zwar zentral ist, aber eben als philosophische Arbeit. Da geht es ja darum zu sagen, dass Aufklärung in Mythologie zurückschlägt und gleichzeitig aber der Mythos immer auch schon Aufklärung quasi wie einen dialektischen Prozesskern in sich birgt. Und eben genau dieser Prozess, das Umschlagen von Rationalität in Irrationalität und umgekehrt, wird er denn als Dialektik der Aufklärung geschichtsphilosophisch nachgezeichnet. Die Frage ist, ob eben so etwas nicht auch für die Produkte der Kulturindustrie gilt. Also wenn das denn wenn dann die These die vom Massenbetrug ist, ob nicht genau in diesem Massenbetrug, und zwar eben im Massenbetrug und nicht in irgendwelchen Nischen oder dissidenten Freiräumen oder wo auch immer, ob nicht genau da die vielleicht sogar eben auch mythische oder mythologische Möglichkeit der Emanzipation liegt. Und Benjamin hat insofern ja einen anderen Blick auf die kapitalistischen Verhältnisse, weil er die Bedeutung des Fetischcharakters anders bewertet als Adorno und Horkheimer das tun. Also die Bedeutung des Fetischcharakters der Ware bei Benjamin heißt ja nicht zwangsläufig totale Verdinglichung und totale Verblendungsverhältnisse, sondern Benjamin geht ja davon aus, dass der Fetischcharakter erstmal notwendig das Ausdrucksverhältnis der Ökonomie darstellt. Also das heißt, für Benjamin gibt es nicht diese Unmittelbarkeit, dass automatisch das Zuwahrewerden von Kultur zu Standardisierung und Stereotypen führt, sondern für Benjamin heißt das erstmal, die Welt wird quasi, also so beschreibt er es ja für das 19. Jahrhundert, durch diese Warenproduktion und auch durch den ästhetischen Schein der Ware in eine Art Schlaf versetzt. Und die Frage ist jetzt, wenn sozusagen diese schlafende Gesellschaft sich selber träumt, als etwa befreite oder freie bürgerliche Gesellschaft, wie dieser Traum aussieht. Benjamin sagt es ja auch im Passagenwerk, er möchte eben den Ausdruckszusammenhang der Kultur beschreiben, wo es eben nicht darum geht, wie sich die ökonomischen Strukturen unmittelbar an der Kultur abbilden, sondern wie diese Kultur selber sich quasi als Ausdruck der Ökonomie in der Weise darstellt, wie ein Traum sich beim Schlafenden darstellt. Und sein Beispiel ist das vom übervollen Magen. Er sagt also, wenn wir mit einem vollen Magen ins Bett gehen, dann träumen wir ja auch nicht unbedingt und das dann entsprechende Weckreize gibt, ja, weil der übervolle Magen irgendwie drückt, dann träumen wir auch nicht unbedingt vom übervollen Magen, den wir gerade haben, sondern denken uns irgendwelche Bilder aus und nehmen andere Erinnerungen und Erfahrungen dazu oder träumen, dass ein Laster über uns rüberfährt oder irgendwas passiert, aber wir träumen nicht unbedingt diesen übervollen Magen. Und genau diesen Vermittlungsprozess, den unterstellt Benjamin in gewisser Weise auch für die Warenproduktion. Und er hat das leider ja nur so als kleine These formuliert, geht aber davon aus, wo sozusagen die fetischistische Verzerrung der Warenproduktion am weitesten fortgeschritten ist, dort könnte es die Möglichkeit der Rettung geben. Und das ist für ihn in der Mode. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil Benjamin diese Phänomene für das ausgehende 19. Jahrhundert beschreibt. Und wir aber jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts in einer Zeit leben, in der wir ja in sehr kurzen Abschnitten eine sehr verdichtete Produktion von Moden erlebt haben. Also über die 50er, 60er, 70er, 80er Jahre und Ende der 80er ging es ja eigentlich spätestens schon wieder los mit Retro-Bezügen und Revivals und die 90er Jahre selber wurden zumindest in ihren letzten Jahren schon so wahrgenommen, dass eigentlich keine eigenständige 90er-Jahre-Mode mehr entstanden ist, sondern Wiederholungen stattfanden. Jetzt kann man sagen, das sind da eigentlich nur so Ausdrücke von Zufälligkeiten, aber ich glaube, dass das durchaus an, sagen wir, der ideologischen Konstruktion von Geschichte im Kapitalismus rührt. Also wenn sozusagen dem Überbau nichts mehr einfällt, um in irgendeiner Weise die ökonomische Basis zu verkleiden und das zu einem geschichtlichen Leerlauf kommt, also genau zu dem, was Benjamin als Dialektik im Stillstand bezeichnet, dann könnte ich mir vorstellen, dass genau aus den kulturellen Phänomenen heraus, die vorher dazu gedient haben, eben die bestehenden Verhältnisse zu bestätigen, sich so etwas wie wie Bruchlinien abzeichnen, also die längerfristig eben nicht mehr als Legitimation der bestehenden Verhältnisse dienen. Wie das im Einzelnen funktionieren könnte und ob das überhaupt funktioniert oder ob das nicht alles großer, ausgedachter, assoziativer Unsinn ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass zumindest kann ich das über meine jetzt mehr oder weniger private Rezeption von Musik sagen, dass solche Elemente da durchaus eine Rolle spielen. also auch jetzt nicht nur bei mir persönlich, sondern auch in meinen Erfahrungen, die ich mit anderen gemacht habe oder die ich von anderen kenne. Überdecken kulturindustrielle Verhältnisse ästhetische Erfahrungen absolut? Bleibt uns also der Wahrheitsgehalt einer Beethoven-Symphonie gänzlich verschlossen, in dem Sinne, dass wir uns von der Kulturindustrie haben dumm machen lassen? Stichwort Regression des Hörens. Also ich glaube, dass es in unseren Zeiten einfach schwerer geworden ist. Einfach deshalb, weil auf der einen Seite das, was Adorno den Immanenzzusammenhang nennt, sich noch mehr verdichtet hat, also die Zustände noch immanenter geworden sind. Und das heißt auf der anderen Seite, dass die Vermittlungsleistung, die eben auch eine kritische Theorie leisten muss, die Anstrengungen, die dort zu vollbringen sind, also das, was Hegel die Eiswüste der Abstraktion nennt und die 7 Meilenstiefel des Begriffs sozusagen, also die müssen heutzutage weitertragen als nur 7 Meilen. Ja? Also das hat aber eben meines Erachtens genau mit der Verschiebung zu tun, dass in der glücklichen Phase der bürgerlichen Kultur und Kunst dieser Wahrheitsgehalt der Kunstwerke noch mitgeliefert wurde, weil sie noch Werke waren. Also weil sie in gewisser Weise, um das auch mit Hegel zu sagen, den Zeitgeist noch ausgedrückt haben. Das ist auch keine Garantie dafür gewesen, und das wissen wir ja historisch, dass dadurch eine befreite Gesellschaft eintritt. Aber man hat im Prinzip, um das so flapsig zu sagen, mit weniger Aufwand Anfang des 19. Jahrhunderts eine Beethoven-Sinfonie hören können und ihren Wahrheitsgehalt entschlüsseln können, als man das unter heutigen Bedingungen kann. Auch deshalb, weil gleichzeitig das Versprechen auf eine höhere in der Kunst oder in den Kunstwerken eingelagerte Wahrheit ja weiterhin mitgeliefert wird und ja auch mit zur Kulturware gehört. Also das ist ja speziell bei der Kunst, jetzt im weitesten Sinne des Kunstbegriffs, nicht so, dass die jetzt vollständig auf Unterhaltung gestellt wird. Also Beethoven-Sinfonien werden ja nicht aufgeführt mit einem großen Schild große Unterhaltung heute Abend und große Spektakel, was auch gemacht wird, sondern es bleibt weiterhin das Versprechen, da teilzuhaben an einer großen kulturellen Errungenschaft des bürgerlichen Humanismus. Um aber dann herauszubekommen, was jenseits dieser Wahnästhetik der Humanismus daran sein soll, glaube ich, braucht man ein gar nicht mal jetzt im musiktheoretischen Sinne besseres Ohr als noch vor 200 Jahren, sondern einfach im Sinne des kritischen Interesses ein besseres Ohr als nur das, was irgendwie da so an Kulturgütern teilhaben möchte. Also das glaube ich in dem Sinne also schon, die Kulturindustrie überdeckt Möglichkeiten der Erfahrung durch Kunst, würde aber dazu setzen, es ist in sich ein dialektischer Prozess. Also das heißt, die Kunst kann auch nicht ohne weiteres aus der Kulturindustrie herausgenommen werden. Und dafür auch nicht vergessen, genau zu der Zeit, als eigentlich die Ästhetik oder die Theorie ästhetischer Erfahrung mit der Kunst überhaupt zusammengekommen ist, nämlich in den Zeiten von Hegel, hat genau Hegel die These aufgestellt vom Ende der Kunst. Und er hat es nicht unbedingt als kritischer Theoretiker gemacht. Hegel hat die These vom Ende der Kunst aufgestellt, nicht unbedingt als kritischer Theoretiker, sondern als Bewusstseinsphilosoph mit einem philosophischen System. Und innerhalb dieses philosophischen Systems war seine These, dass die Kunst nicht mehr die Funktion hat für die Gesellschaft, die sie in vorherigen Zeiten hatte. Das sagt Hegel gewissermaßen am Anfang der Formierung der bürgerlichen Kultur und des bürgerlichen Kunstbetriebs. Also das heißt, alles, was wir heute an Kunstbetrieb haben, Museen, Konzerthallen, einschließlich Popkultur und den ganzen technischen Errungenschaften, die dazugehören, meinetwegen auch noch inklusive Film, Fotografie und so weiter und so fort, CDs, Internet, das hat es natürlich zu der Zeit nicht gegeben. Also wir leben in einer Zeit, in der ein Kunstbetrieb fortdauert, der auch alle paar Jahre wieder auf die These vom Ende der Kunst zu sprechen kommt, aber eigentlich die Konsequenzen von dem, was Hegel damals meinte, noch nie wirklich reflektiert hat. Und ich glaube, dass nämlich genau diese These vom Ende der Kunst mit reingedacht werden muss oder reflektiert werden muss, wenn man über Kulturindustrie redet. Also das heißt, ich halte es für relativ naiv, wenn man so tut, als gäbe es prinzipiell einen Bereich von Kunst, der jenseits der Kulturindustrie funktioniert. Und als gäbe es auch jenseits der Kulturindustrie irgendwie noch so einen Ort ungeschützter Erfahrung oder unmittelbarer Erfahrung. Sondern der Wahrheitsgehalt ist selber in diese Vermittlungsnotwendigkeit reingerutscht. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's sailing me through with how it was. What will I try? I still don't see why she says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream?